Meine Damen und Herren, ungewöhnlich grell und lautstark geht es zu im Hörspiel des heutigen Nachmittags, das unter dem scheinbar harmlosen Titel Burgtheater daherkommt und aus der Feder der bekannten österreichischen Autorin Elfriede Jelinek stammt. Die berühmte Theaterfamilie Hörbiger-Wessely, Burgschauspieler natürlich, diente als Vorbild für die böse Posse, in der sich Elfriede Jelinek gründlich mit Opportunismus im Dienst von Beifall und Rampe auseinandersetzt. Über den historischen Einzelfall hinaus ist das Stück, es wurde 1985 in Bonn auf der Bühne uraufgeführt, durchaus auch als Symbol für den Sündenfall einer ganzen Nation zu lesen, die die Parole von Heim ins Reich mühelos gegen die Rolle des vergewaltigten Opfers tauschte. Wie immer bedient sich Elfriede Jelinek dabei einer Kunstsprache, einer Art künstlichen österreichischen Dialekts, der ihre scharfe intellektuelle Attacke auf die geistige und häusliche Idylle umso wirkungsvoller macht. Theater. Kindertheater? Hoftheater? Deutsches Theater? Kasperle-Theater? Regie-Theater? Schiller-Theater? Affentheater? Scheiß-Theater? Front-Theater? Stadttheater? Opas-Theater? Film-Theater? Keller-Theater? Recht-Theater? Papier-Theater? Volkstheater? Provinz-Theater? Theater? Bauern-Theater? Theater? Schloss-Theater? Burgtheater! Burgtheater! Grüß Enk. Grüß Enk Gott. Grüß Enk Gott alle mit. Gott alle miteinander, alle miteinander, alle miteinander. Grüß Enk Gott alle miteinander, alle miteinander. Grüß Enk Gott. Allgäu. Schampus, juhu! Das ungarische Herrengut. Der Leutnantsmut. Au! Mitzi! Mausi! Aufgepasst. Ja, aufgepasst, Mami. Ja, aufgepasst, Mami. Schön schnabulieren. Gelt's ja, Kinder? Na. Na. Bulli. Ja. Und wenn's nur fürs Hormattl ist, das bald hungern und frieren wird. Frieren! Ehe bald ich's bückelt's im Schützengarten und die Stuckers stürzen vom Himmel. Doch halt! Seht! Ein Fallschirm hat sich geöffnet. Der kühne Flieger konnte sich retten. Unten wartet mit brünftendem Rock die Bäuerin. Sie singt ein Auftrittlied. Gebieterischer Ruf mit Sing-Sang und Kling-Klang. Sing-Sang. Kling-Sang. Klang. Es zog ein Bursch hinaus, Falera. Kater. Sowas sagt man nicht vor die Sprösslinge, vor die Schösslinge. Bin nur ein Komödiant. Ui, Jego. Hört zu, Kinder. Unter dem groben Kittel des Bauernweibes steckt nur der Bauer mit seinem schmutzig-grünen Ehrenkleide, der Tracht des alpinen Menschen. Und sonsten ist dort absolut nix. Ein Herz muss schweigen. Oh, Jesus, Jesus, Gnefrau. Entschuldigen, Gnefrau. Easy, Trampel, Leder, Sautrampel, Elendiger, die ganze Sauce. Wird nicht wieder vorkommen. Auf Tischtuch. Entschuldigen, Gnefrau, wird nicht. Das ist der Sumpf der Großstadt, vor dem man sich hüten muss, Therese. Mitten auf unserem herrlichen Mittagstisch, den was der Herrgott uns gespendet hat. Seine Tochter ist der Peter Roxy. Roxy, moderner Name. Dahinter ihre stolze Mutter, die was lächelnd zuschaut, wie ihr Lausbub, der was am Madel ist, Fußball spielt. Fußball spielt. Was ich dir neulich schon sagen wollt, Kathi, wir müssen unsere Rollen jetzt, verstehst, itzu a weng ändern. Anpassen den veränderten Zeitläufen, dem Verlangen vom Hormattl. Staatspolitisch besonders wertvoll. Niemals, niemals gebe ich einem Verlangen nicht nach. Nicht einmal, wenn es von der Heimat kommt. Ich verlange den Ring, der mir Geborgenheit schenkt. Ganz große Torheiten. Der Schorschi-Käthe weiß schon, was gut ist für uns und für die anderen. Der hat seine Beziehungen zu Berlin, die was er spielen lässt, damit's erm spülen lassen. Schrammeln. Schrammeln! Spielen, spielen ist ja mein Leben. Saat und Ernte, Reife. Also, ich spür a junge Schauspielschülerin aus der Provinz. In mein Pensionat habe ich heimlich die Aufnahmeprüfung für die Schauspielakademie bestanden. Mit dem Gretchen natürlich. Meine Freundinnen klettern alle zu mir aufs Bett und wusch, hast nicht gesehen, da hab ich auf einmal ein Klampfen in der Hand und gämmer's an, plum plum, sind ja alle Liederl. hoch vom Dachstein an, wo der Aar noch haust. Huch, entschuldigen, Gnefrau, nicht wieder vor. Au. Deutsche Wutwacht. Na, nicht. Sie nicht unser liebes Rieselschloch. Nicht hat die Resi auch nur. Schwarz und am Nagel nehmen. Mom, bitte. Bitte. Nicht wieder vorkommen. Gell, ja, Resi. Bist ja mein Schwester, mein Eudes. Hast du nicht geheiratet, weil's dich für mein Familie aufopfern tust? Kriegst eh a Bussel von deinem Brudern. Und noch ein bisschen dort. Und noch ein bisschen dort. Und jetzt ist gut, dienstbarer Geist. Enteile und stille deine Wunden. Aufgeregt pack ich meine Koffer. Kann's ja noch gar nicht erwarten. Und so fahr ich halt mit unserem lieben Bandal übern Semmering. Ein Landkind auf dem Weg ins Verderbnis. Ich bin eine elementare Erscheinung. Ein Orkan, der über die Erde rast. Ich hab dir vorhin schon ernsthaft gesagt, Katerl, dass das nicht allweil so weitergeht mit dem Semmering und die Alpen und die Lierdeln. Der Ernst der Stunde verlangt gebieterisch nach einem in Großdeutschland allgemein verständlichen Schriftdeutsch. Alpen und Donaugaue fiegen sich. Ein neuer Erdenbürger willkommen. Ewig stehen die Berge in eisiger Pracht. Vaterland, halt treu die Wacht. Das deutsche Publikum aller Stämme will auch juchzen. Nur eine einmalige künstlerische Begebenheit wie ich verhilft dazu. Österreichertum. Tu halt dem Schorschi zuhören. Künstlerin, meine Geliebte, du, die, was du mir die Demut vor der Kunst erst gelernt hast, goldene Fessel. Wir müssen jetzt ernsthaft dafür klampfen, dass ein jedes Blitzmädel und ein jeder Hitlerjunge sagen kann, und das zu Recht, unser Burgtheater. Burgtheater. Unser Burgtheater! Jo, jawohl. Und da müssen wir auch etwas tun dafür. Anstrengen müssen wir uns, damit wir die warmen, atmenden Leiber am Heldenplatz, die was unserem Vierer ein so begeistertes Willkommen boten haben, auch ordentlich befriedigen können. Na. Brüderlein fein. Na, nicht befriedigen. Nicht schon wieder dieses hässliche kleine Wort. Die wunderbare deutsche Sprache, die Sprache Goethes und Schillers, verfügt über so viele andere Wörter. Kusch, Kathi, bereits voll erblühte Frau. Daneben die noch geschlossene Knospe Mausi. Knospe? Heimatlaut, Heimatklang, die Gemse brunzte morgenrot. Der junge Krieger, der ist tot. Ich schenke nach meiner Ankunft in Wien die erste Nacht einem Manne. Sieg heil! Wie sollen mir ihr das beibringen, Briaterl? Sie ist ganz ungebärdige Kraft und Energie und Talent. Wir müssen überhaupt jetzt die Energie ausnutzen, die was ich so im Lande überall zum Aufspüren ist. Sanges die heilige Energie Freude, des Volkes, dein so Schlamm, wen die Götter lieben. Komme in Wien an, in der alten Stadt der Erneuerung, mit meinem lieben Steirerhütei und die alten Haferlschwach. Ui, egal, ist mein Koffer schwer, so schwer. Schwarz. Ringsherum in Bild und Ton, da ist es schon. Arme Mamsch. Wo ist sie so abrackern? So schwarz. Mama, mir helfen. Ich stoß euch grob zu. Rick. Und trage mein Kreuz alleine. Er glaubt sich moralisch defekt, der ernste Mann. Zieht sich zurück. Na, na, Katterl, darfst nicht immer so wüt sein. Wildfang, bist ja kein Madel mehr. Aber vor allem das Wernerische muss jetzt langsam aufhören, verstehst? Frauen sind keine Engel. Ich komme nicht darüber hinweg. Finde mich dann doch mit ihm, Dr. Alexander Thalheim. Am nächsten Tag steht er mir als mein Lehrer gegenüber. Lehrer? Seid mir jetzt ruhig, Kinder. Unruhige Mädchen. Finale. Ich haus lieber gleich mit die Rettgärten. Was man sofort tut, das ist wohlgetan. Wohlan, hört euch jetzt weiter die Mutti an. Schließlich lieben zwei den gleichen Mann. La Habanera! Stillhalten für Deutschland. Patzerseits, Patzer. Sunset Fish, meine Madel. Schöne Stimmen haben's alle. Lachende, vergnügte Menschen entströmen dem Lichtspielhaus. 2 Stunden haben sie ihre Sorgen vergessen. Wann's brav seid, Kinder, dürft's in meinem Mozart-Füm die Zaubergeige mitspühen. Hallerwachel, Potschochter. Aber erst, wann ich mein Beethoven-Füm der Grandscherben von Heiligenstadt abgedreht habe, da dürft's dann die Papaletschen von der gutmütigen Vermieterin spielen, die was das Genie trotzdem sekieren tut, bis guren elendige... Nix! Zuerst der Mozart, der gebürtige Inländer. Geh mir weiter mit diesem Freimaurer. Wo erblieht deutscher Geist am schönsten? In der Eroica. Oh, wie fein, oh, wie fein, welche Fein. Wir dürfen mitgestalten, wir dürfen eine Rolle verkörpern, wir dürfen Menschenbildner sein, wir dürfen einen beglückenden Beruf ergreifen. Frühlingsstimmen. Still seid's. Unser schöner Beruf wächst nur in der Stille. Fies flitzelt ein pomadiger Jud durchs Bild, wie der Mozart grad über seine neueste Symphonie diskurieren also. Tut. Wie ein Ellritzen. Heut die Pappen. Jawohl, zu Befehl. Wie ein Weißfischer. Geschwind ist zertreten. Nur ein glitschiges Fleckerl erinnert den Meister Beethoven nur dran, dass da einmal ein Menschenwesen gestanden ist also und geordnet hat. Wie er Emi da so abplagt mit meinem schweren Koffer, fremd auf dem schlüpfrigen Pflaster der Großstadt, da fort wie ein Blitzschlag der Blick von einem fernen Menschen, der was aber schon älter ist, in mich hinein. Wisst es eh, wer den spült? Jawohl, ich spül den. Ein Stern fällt vom Himmel. Nix, ich spüre den. Ich bin der Jüngere und außerdem der Kati ihr Mo. Es ist dies das ewige Wiedererkennen zwischen Tier und Mensch. Wann ich den nicht spüre, dann spürst man nicht das Bäsle aus Augsburg vom Mozart. Wann ich den nicht spüre, dann spürst man nicht die Gräfin Gicciardi. Buben, ihr macht's mich ganz damisch. Ihr sprudelt's ja über vor Soft. Und Kraft. Ah! Natürlich spült der Schönbeck das Wiedererkennen zwischen Kreatur und Kreatur. Geh weiter! Der Oog schlägt der Heubjut. A Fäscher gesehen. Ich benötige neue Partner, keine Znichterung. Neue Anregung, Inspirationen. Wenn das dein letztes Wort ist, darf's nicht mit dem Mozart puzzeln. Darf's nicht dem Beethoven sei unsterbliche Liebe sein. Außerdem, in Wern darf das Ganze sowieso nicht spülen. Jawohl. Schön war's. Aber spülen tanzt es nicht. War nur ein Komödiant. Volkswut stürzt sich auf mich, weil ich das Ehrenzeichen von unserem Führer unsichtbar auf der Stirn geschrieben tragen tue. Und die Zeit ist noch nicht reif dafür. Lass mich Vorhut sein. Der Mann spricht zu mir. Darf ich Ihnen behülflich sein, mein schönes Fräulein? Und das wird der Enfant von einer Gspusi mit an Wein. Ein rosanes Kleidl hab ich auch bei unserer nächsten Begegnung, so mit Rieschen und vorn so Spitzen, damit man meine schrankförmige Figur nicht sieht. Aber der Zuschauer sieht nur meine Augen, nicht das Gwand, humoriges Streiflicht. Und der schlechte Atem von Tausenden tut sich übel vermischen. Und auch der Vierer soll ja unheimlich aus dem Mund stinken. Wir ma so Herd. Ritschstratsch, Blitzschplatsch. So dann reit ich einher und setze machtvoll über eine Hecke. Das ist meine Spezialität, die was ich nur aus Ungarn hab. Wir haben die hohe Kunst von unserer Mutti geerbt. Ihren Ernst und ihre Demut, ihre Bescheidenheit und ihr zähes Arbeiten an sich. Wir ringen um Ausdruck. Wer ist wie ein Schwein, die und tut mit Nahrung urassen, derweil unsere tapferen Burschen an der Front verrecken kann? Es ist wieder einmal die Mausi. Schattengleich eine nie endende Kette schlanker Leiber setzt die Menschenmauer aus dem Schützengraben in das Sperrfeuer hinein. Ein lebendiger Springbrunnen aus Beton, Blutzeugen für unseren Führer. Wie gern, oh wie gern wäre ich dabei. Doch ich bin hier unabkömmlich, Spiegel des Lebens, Trotzkopf. Meiner Träume sein. Genau. Wie oft sang ich das. Schi heil der Feind, Holaro. Was ich sag, das sag ich ja, was ich weiß, das sag ich ja, und was ich sag, das geht. Aber noch nicht heute, noch nicht morgen. Röserl, du hast uns der Übung vormachen, die was mit dich unter größten Mien gelernt haben. Alles dann, Röserl. Ein Walzer muss es sein. Da liegt ein Stück vom Himmel drein. Wien und der Wein. Und der Wein. Habe die Ehre, Herr Geheimrat, gieß die Hand, ne Frau, aber Herr Baron, die schöne Suppe nicht einspucken. Herr Professor, Sie kennen doch das Kindlein nicht auf die kalte Straßen auszuschicken. Sie hat doch nur geliebt und Liebe ist doch kein Verbrechen. Bitte, Frau Gräfin, darf es ein bisschen mehr sein? Gängers weiter, Frau Weberal. Hurchens zur Frau Oberpostoffizier. Hurchens, die muss ich spielen. Der Zierer, der Lammer, der Millecker, der Girardi, die Vierkemilli. Jesus, Maria und Josef, Jesus, Maria und Josef, Jesus, Maria. Ach, du liebe Zeit. Ach, du liebe Zeit. Dafür darf das Resel dann auch zum Bazar vom Winterhilfswerk marschieren und die Künstler zuschauen, darunter auch mir drei hier. Und das müssen wir jetzt alles aufgeben. Unsterblicher Walzer. Glaubst wirklich, Schorschi? Ei, freilich. Gestern war ich beim Gauleiter. Er hat uns zum wiederholten Male beanstandet und diesmal gütz. Hernoch sieht uns nur mehr als Wühler und Unterminierer. Es tränzt das Reh, es galt der Bock, es tragt der Jager den grünen Rock. Ich lernte ihn lieben. Ja, Mama, Bruderherz, ich kauf mir die Welt. Ja, Mama, was liegt mir am lumpigen Geld? Mein idealer Lebenszweck, Mac, Mac, ist Burstenvieh und Schweinespeck. Mein idealer Lebenszweck, im Frühtau zu Berge, wir ziehen Fallera, es grünen die Wälder, die was ist denn das für ein scheißliches Lied? Das werden wir jetzt lernen, Bub, und Deutsch wird gerät. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Geh mit Sau. so eine Oma Dumpanschen mit dem Essen. Das tut man nicht. Kind. Jetzt hat's was kriegt die Mitzi. Aber ordentlich. Jetzen, Fetzen, Weinheber, Schweinkleber. Nicht die Dichter schenken, Kind. Blut und Dreck, mutig und keck, neck, neck, am guter Speck. Am liebsten spür ihr Grafentöchterl aus der Provinz, das passt am besten zu meinem großflächigen Gesichterl, wo es aber schwer zu beleichten ist. Ein deutsches Madel in Polen wirst jetzt spülen, in der Woiwodschaft Lusk und aus, kannst schon anfangen den Akzent lernen. Oh, Grausel, Hirnschissling! Ach, Rollen, Rollen, stets muss ich aus eigenem gestalten, Menschen formend, in neiche Menschenbilder einischlürfen. Nie ist die Mimin sie selbst. Schau, wie die Kathi die neuchene Spruch vom Reich ko. In die Weite schreiten, lass dich stets vom Meister leiten. Mein Vierer befiehl, mir folgen dir. Ich nehme mein Herz fest in beide Hände. Ich habe viele Neider, Anton von Wildgans. Ne Frau draußen ist ein... Geh weiter, Resal, sei gescheit. Dürft ihr nicht heiraten, Faktotum Eudes. Ist eh nur so eure Schwester, was nicht pimpern darf. Bist ja unser Olds Reiser. Ist ein Herd, der... Was treulich zur Familie haltet, weil die Kinder so an ihr hängen, Bussi, Bussi, Handi, Bussi. Schofer welkt's, Sreisal. Schofer bliert's, Sreisal. Matthias Wiemann. Matthias Wiemann. Rose, Stockholder, Blüwani, mein Sreisal, sie klopft mir vor lauter Freud's Herzl im Leib. Stirn drum muss fest arbeiten, gell? Ja, brav so. Es hat mich sehr gefreut. Ein Herr? Fühltes Sehnen, Triebes, Regen, Banges, Ahnen. Dabei leistet auch Sresal ihren kleinen Beitrag, damit wir bewahrt bleiben vor die hunnischen Horden. Burgtheater, du Stätte der Weihe am Ring, du Ort der Verwandlungen, Zauberland der Kindheit, erstes glühendes Regen im vierten Rang. Und wie das Publikum locht, es jauchzt und juchzt, es juchzt und läfft, es seimt und schleimt, es gigatzt und Werner Kraus, Heros, Titan, Atlas. Soweit, so gut. Das müssen wir uns merken für unseren nächsten Film, diesen fröhlichen Streich. Und wo sagt die Resi drauf? Draußen ist ein Herr, der möchte die Gnefrau sprechen, bitteschön. Falsches Stichwort. Falsches Stichwort. Gnefrau, es ist angerichtet. Der Herr Baron wartet schon. Die Reserl ist ein wenig zurückgeblieben. Jedoch mir schützen sie wacker vor dem Euthanasie-Programm. Zum Herrgott haben wir beten. Es ist ein urzfremder Herr angekommen. Er möcht ein Labsal, ein Wagnis und eventuell einen Wein. Es wird ein Wein sein. Und mir werden nimmer sein. Kennen wir ihn? Ist es ein fescher Mann? Und suchest du Ruhe? Im Österreicher Land ist ein wenig bekannter Kollege, kein Judenkrischbindel, ein Haxenschmeißer, kein Zuwizarer. Woge des Lebens, Gefährte der Größe, Irrklang der Seele. Harmonie der Dichtung, Mitte des Daseins, Abbild des Geistes. Ich schmeiß ihn gleich aus. Weil wir dürfen uns auf nichts einlassen. Die Welt schaut auf uns eins und wir schauen auch auf uns. Kurzum, wir lassen ihm nicht ein in unser neiches Haus, Deutschland. Und suchest du Ruhe? Das ist ja bekannt. Am sichersten ruht sich's im Österreicher Land. Wir haben jetzt keine Zeit, Sie Burschi. Wir müssen zur Grillparzerfeier. Wir müssen zur Medea der großen Rassentragödie. Ich spüre jene tragische Schuld, der Eigenart untreu geworden zu sein. Sprache und Volkheit. Libussa König Ottokars Glück und Ende. Deutsche Grotlinigkeit gegen tschechische Vermessenheit, die im letzten seelisch nicht standhält. Nur nördlichen Völkern sind so zarte Märchengebilde ein. Bravo, bravissimo. Und nun gängen Sie. Beflecken Sie dieses Stickel Erde nicht. Können Sie helfen, liebwerte Kollegen Schaar. Freund und Gönner. Gönner. Sind's doch kein junger Tutter mehr. Sind's doch schon ein alter Krauter. Selbst das Blümer lebt ja. Selbst der Wurm, die Eidechse, das Eudachsel, selbst der bunte Falter lebt gern in unserem Deutschland. Wo man frank und frei atmen kann, gängen Sie sofort, weil sonst holen wir die Polizei. Kenne persönlich einen Schutzwächter, der was mich immer um ein Autogramm anbetteln tut. Sie kennen gewiss mehrere Anekdoten, Herr Burgschauspieler, in denen ich der Trottel bin, nicht wahr? Seien Sie vielleicht die rote Pest, Ujägerl? Seien Sie vielleicht die Fratze des Bolschewismus? Ui Jäger, hab ich einen Spundus! Seien Sie der Vertreter des Weltjudentums! Wir kaufen nix! Hier bin ich nur Österreicher. Hier darf ich sein. Was sagt der notige Mensch? Er sagt, er ist ein Ausländer. Wir wollen hier keine Juden und Ausländer. Ich sammle Geld für eine unserer örtlichen Widerstandszellen, bitteschön. Sie erhalten für eine Spende ein schönes Abzeichen. Schweigen Sie! Sein Fisch! So seien Sie doch gescheit. Ich arbeite an Ihrer Biografie. Aus Sie, Lumpenkerl! So warten Sie doch, was in einer Biografie alles drinnen stehen wird. Was man ja noch völlig so gleich wieder vergessen wird. Bagage. Lumpenhund! Vaterlandsverräter! Brüderlein fein! Brüderlein fein! Einmal muss geschieden sein! Halten Sie ein, Kniffrau! Holodrio! Holodrio! Holodrio! Ich bin eine Biografie. Mich wird man genauso vergessen, nebst bei bemerkt. Was seien Sie? Was seien Sie? Au, wir sind wir. Au, ich bin ich. Au. Ne Frau, Jesus Maria, tun Sie ihn nicht versündigen. Der Herrgott schaut Ihnen zu. Wo die Not am größten ist, dir Gott am nächsten ist, wie der Deutsche sagt. Ich bin die Nachgeborenen. Ich bin die Jugend. Ich bin das hohe Alter. Ich bin Österreich. Zukunft. Ist es alles? Ist es alles? Alles, Burschen! So geht's. Eier nahm man immer seit dem Heldenplatz. Der bessere Teil Österreichs braucht ihn jetzt, Kollegen. Der riecht ja immer noch aus wie Socki. Ernst schlecht, Seeschlawiner? Scheint die Sonne noch so schön. Maria, Land, Land, aus dem Wachauer Land, Land, ein nettes Wort von dir ist wie ein Kuss von dir. Hallo! Au, hier ist gut, Jürgen. Eine klare Quelle, ein Trunk kühlen Wassers und schon geht es mit frischen Kräften. Vorwärts, grüß! Krambamboli. Gut. Gigal. Christbittl. Schlawiner. Wiener. Hier bin ich. Mensch, hier darf ich's. Es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Frisch gewagt ist halb gewonnen. Geben. Sie. Gedanken. Freiheit. Trotzfrech, der Lümmel aber aufgeweckt. Möcht mir gar nicht glauben, dass der Ajut ist. Brav sein, gescheit sein, Steigbügelhalter sein. Zeigt sich der Tod einst mit Verlaub und zupft mit Brüdern. Da stell ich mich am Anfang taub und schau wie gut in Ruhe. Kusch! Ade, scheiden. Hinweg! Tut. Resi, ist er kaputt, der verlottete Dreckerte? Aber Gnefrau! Der Kollege ist abgetreten, Schwägerin. Der Stritzi, der. Lasst's mir jetzt endlich meinen neuen Film weiter erzählen. Also, ich stehe da und der blasierte Mann schaut mich an, als ob er mich zum ersten Mal sieht. Er ist also ein berühmter Maler und sagt, er möchte mich einmal also nackt sehen. Nicht wahr? Und malen. Der obdrate Lump. Das schamige Madel, die Nudel, die Budel, keins, keins. Der Feschack, lasst mich sitzen. Er tarockiert und raucht Virginia. Das Resa? Ne Frau. Bringt jetzt das Kompott. Kompost, Kompost, dies zum Trost, Wien, wie es klingt und kracht. Und wer kriegt keinen Vanillepudding? Na, wer richtig, die Mitzi? Mamsch, Papsch, ich hab doch gar nichts gemacht. Gnade. Eine Mutter hat man nur einmal. Einer Mutter tut man nicht widersprechen. Siegeskleid, Wichert, Weinheber, Rack, Rack. Juppie, Joppe, Nocke, Juch, heiß das Haar. Es kneift die Geiß, es seift die Dirn, es kneist der Hans Moser, a Kaiserbirn. Kinderarzt Dr. Geschmeidig, ich singe ein frisches Lied. Und die Kinder hauen mit ernere Löffel auf ernere Blechtatzel. Au ja, au ja, au ja, au ja, au ja. Genau. Aber zuerst muss das Kind aufgegessen haben, bevor es sein Tatzerl umdrehen darf. Hui, ui, Jägerl, Spritzerl ins Wennerl, Benzin, Gassi. Gassi, Gassi mit dem Hundi. Wir treten in einer Sondervorstellung vor die zurückgebliebenen Kinder in Glanzing auf, damit sie letzte Freiheit haben, bevor es abgespritzt werden. Schweig, stille, stille, kein Geräusch gemacht. Zeit der Reife. Aber vorher? Dürfen's noch mit dem Kinderarzt Dr. Engerlmacher ein schönes Gstanzl singen? Wie geschwind sie es aufgegessen haben, jenes letzte Grieskoch vor der großen Ewigkeit, des Grieskoch vor dem letzten Abschied, ach jo. Wie gerne verkleidet das Kind sich schon. Wir haben den schönsten Beruf der Welt erwählt. Aber Schluss itzo mit monarchistischen Geschlader, Schluss mit die schönen Uniformen, wir müssen itzo ein deutsches Filmer machen. Mein Salzburg, mein Gretchen, mein Reinhard, jut ölendiger, pfui, Teufel, neige du schmerzensreich. Pfui, Drückeberger, Vaterlandsverräter, Judenbengel. Juppei die und juppei da. Ein Quälgeist bin ich doch immer gewesen, erfreut und ärgerte gleichermaßen Eltern wie Erzieher in der elterlichen Fleisch- und Selchwarenhandlung. Irrwisch, der ich war. Kapellmeister. Alraune, hopsasa, die rallala. Einen Walzer, wenn ich bitten darf. Wildfang, wild ganz. Tag futtelt die Natter ihr Gewölle. Der Berg, so seht doch. Der Berggeist ruft die Seinen. Dorten, am steilen Grat. Herr Dr. Muthesius aus Berlin in Bergnot. Rasch, holt Hilfe. Jenes junge Weib wacht nach langem Werben meine Gattin. Noch immer ist sie mehr Kind als ihre munteren... Miezi. Und? Mausi. Rotzopf, Kotfront. Die Klamm, die Lawine, Schlawiner. Rasch. In unserem nächsten Film darf der depperte Preis nicht schon wieder der depperte sein. Es zipft mich an, dass der Preuße heutzutage jene Rollen spielt, die was früher die Juden gespielt haben, nämlich das komische Faktotum, den gierigen Theaterdirektor oder den Handlee, wenn er raffert wird. Eben, Trottel, das darf nicht so bleiben. Wie tust du denn mit deinem Bruder dann reden, ha? Ohne Fleisch kein Preis, sich Regen bringt Segen, Reden ist Silber, Schweigen... Was? Weg sind's? Wo sind's denn, die Jeden? Ich weiß es nicht, wo sie hingekommen sind. Doch sehe ich Sie schon seit längerem nicht. Ei, freilich, ich sah Sie lang nicht mehr. Schleichen Sie nicht mehr über die Wiesen und Auen unseres lieben Alpenvorlands, jene spitznasigen, plattfüßigen kleinen Gesellen. Kraxeln Sie nicht mehr, ähnlich den Kasamandeln, jenen flinken Kobolden der Vollmondnächte in den Bergen herum. Absteifen Sie, nicht Ihre Lieder, Leiber im Kassenkass. Im Massenkass, dann ist es ja gut. Ich hab da ganz zufällig ein echtes Drehbichel einstecken. Ein Bierchen, Mutterlaut, Ischel, mächtig. Ich spüre einen Magnaten aus dem Ungarland. Oder drängt den Panduren. Oder den Strauß Schani vor seine grästen Erfolge. Ihr spürt deutsche Siedler im Polnischen. Echte polenvernichtungswillige Recken. Der Vierer saß mit so mehreren von uns schöne junge Schauspielerinnen zusammen. Gesungen und gelacht wurde, der Wein perlte in den Gläsern, lauwarm war die Nacht. Na ja, und wie es so geht, kommt der Vierer auf den Gedanken, er möchte mit den Kungeln Schaupisserinnen eine Rundfahrt mit dem Horch machen. Geklagt es an, wir taten dies, die Haare zogen vom Kopf. Wagen offen, Haut von Schläfe und Schädel, Lampengewimmer, Schirmi, Bravo, der Vierer sagt zum Chauffeur, bleiben Sie hier, ich ess Gier selber, Mondeswirken, die Nacht schwieg, heil, mir fuhren, weil der Hörder zeigt unser Gewin, Karlskirche, Dom, Krollkopf, Wieschelmaterial, Menschenmatsch, über Schleim ging's daheim, kurzum. Bist bald fertig. Am Bauer spür ich nicht. Musst aber, Bursch. Es geht um die Dürn, Wurst. Ut. Verblieren tut. Blut. Wien ist hier, sagt der Vierer. Werner Komponist. Komponistenhaube. Eine Rosenlaube in der Vorplatt. Bleiben Sie hier, ich fahre selber. Ich zeug diesen Schaukillerinnen den Karlschweller, den Stephanskogel. Na ja, kann man nichts machen. Wenn ich denk, was die Röckling und der Schnuppi verdient haben neulich bei ihrem Auftritt im KZ. Stacheldraht und Suchscheinwerfer gaben eine reizvolle Kulisse ab für ein menschliches wie künstlerisches Ereignis. Knackwurst, Safaladi. Diese herrlichen Wiener Menschen, Limonad, Drüsenausscheidung. Auf der Flucht verliere ich Ollo meine Kinder am Bahnhof, weil sie sich ein Limonad kaufen wollen. Hallo Trio, Kinder, geschwindig, brav einschlafen. Fischer von Erlach hinrichtete diese Schierche Kolik, dieses Krippe. Brav einschlafen, Kinder, und der Teddy geht mit. Und der liebe Gott bewacht's. Krachal, Sandibussi, nicht Juchatzen, Jugendbewegung, Hausmannskost. Der Schnitter messert. Helfen Sie einer deutschen Mutter, bitte. Der Pole vernichtet mindestens 4 junge Leben. Volkswut rächet flugs das Morderroll. Hast du nicht gesehen? Das genügt vollauf. Salzkammergut, die Wallfahrt, die heilige Mutter Gottes, Maria Zell. Kurz und gut. Wir zerreiten dem Führer einen unverhässlichten Atem. Der Abend der Geblutigkeit. Die Kirche wirft Knie an Knie einen nattern Schatten. Eine Ompost-Gesundheitsmenschenhetz. Ah, Hetz muss sein. Sonst gänge die Leute nicht ins Kino. Dumm, Adolfs dumm, gedüngte, ha, ha, ha, Herde, Leicheln unterm Bar, Marot, Ausch, Schwester. Geh, gib mir Ruhe. Au. Das dumme Dingerl. Tschappal. Heimat. In Tau und Gunst holler Roh die Gemse, der Steinbock, der Adler auf der Klippe Horst. Lerche hoch im Katheter schwebst, das Volkslied der Ländler, wo habt ihr dessengleichen schon gesehen? Mit hellem Wiesengrün und Saatengold, von Leim und Wammern gelb und blau gefickt, von Blumen süß durchwürzt. Ein voller Blumenstrauß, so weit es schweicht. Vom Silberbrand der Donau rings umkunden, hebt sich's empor zu Hügeln voller Seim, wo auf und auf die goldne Traube senkt und schwellend reift im Gottes Sonnenbranze. Der dunkle Spalt voll Jagdlust krönt die Alpenschanze. Und Gottes Kauerschlauch schwebt drüber hin und wärmt und seift und macht die Hülsen schlagen, wie nie ein Huls auf kalte Klippen krägt. Drum ist der Österreicher Sang und Klang. Trägt seinen Fehl, trägt offen seine Gräubel. Bekleidet nicht, lässt lieber sich besteigen. Und was er tut, ist froher Wuts getan. O gutes Land, o Vaterland. Verrottend zwischen dem Kind Italien und dem Spengler Nacktbrand. Liegst du, der wangenrote Klümmling, da? Erhalte Gott dir deinen Ludersinn und eingriffe gut. Was andere versagen. Sie sind ausgegangen. Vielleicht geradewegs zur Himmelstür. Für den Schauspieler ist das Bienenportal der Schauspielerhimmel. Nicht faseln, Therese, nicht spintisieren. Verstecke mich, bevor sie zurückkehren. Die Kollegen, die Rotsegeln, die Kunstschnalzer. Wo ist ein versteckter Zwergel, welches mir noch nicht gehabt hat? Schnell, tummel dich, Ungustel. Im Kosten warst du schon. Unter meinem Bett auch. Ein schreckliches Erlebnis für wahr. So ein grauslicher Blick. Ein Fleischerl, das durch die Bretter quillt. Ich bin ein wilder Bur, aber manchmal brauch sogar ich meine Ruhe. Ob ich es vielleicht mit diesem Buffet versuche? Es sieht recht vertrauenerweckend aus. Birnderl. Verhacktes Gewächs, Schmeißling, Kohlweißling. Alles ist entschieden besser, nur nicht die körperliche Vernichtung durch den braunen Spuk. Ich bitt schön. Ich wandle auf Freiersfüßen. Arms Zwergel, alter Mime, der wo so begabt war, bis er rein nicht mehr zum Verwenden war. Ja, ausgedinge, aushäuseln. Der Wiener ist manchmal koben und dann ist er wieder ganz blunzen. Ich bin von. Mehr kleinwüchsig als Wiener. Oder vielleicht dorten in der alten Standuhr, die was dumpf die Stunden schlockt. Nehme keine unnötigen Risiken auf dich, Theresia, liebes Kaiserwaberl. Weiberl, deine braune Herrschaft, was einmal meine Kollegenschaft war, täte dich und mich ohne viel Federlesens. Sing, sang, kling, klang, bim, bam, schlägt's Url dem Ahndl. Hier hinein, rasch, in die Kredenz, beeil dich, Zwerg. Zwerg, verschwinde. Ein hübsches Madel, Resi. Und gesund hoffentlich. Ich wollte Leute, ich könnte das etwa auch von mir behaupten. Na nun, Therese, verbackst du uns was? Etwas Tant? Etwas Gwand? Es wird doch nicht etwa ein Holodri sein, nein, nein. Ich verbarg nichts. Nichts schwarz unterm Nagel. Ich bin der beste Tänzer, der beste Reiter, der erste Kavalier. Drum sage flugs die Ergebenheit auf. Ich bin ganz ergeben und sehr ergiebig. Deswegen fällt mir ein, wünschen Sie was, gne Frau? Nichts. Jetzt gehören die fünf Joch uns. Gell, ja? Sag an Bub, Windbolzen. Kusch. Kann ich jetzt gehen, gne Frau? Weil ich hab was zum Erledigen. Ein Mädel muss mindestens Schamgefüge haben. Ich warte mit der Ernte auf dich, Katerl. Der rechte Zeitpunkt verstrich elendiglich. Nichts wuchset mehr nachher. Das arme Getreide, das hinige Korn. Ja, das können die Herren reiten und schießen. Ein einfaches Madel kommt unter die Räder. Die Magd wird es bießen müssen. Bin ich nicht immer gut zu dir gewesen? Das pflichtige Abenteuer einer Nacht hat mir kein Glück gebracht. Der Pfarrer spricht es auf der Kanzel. Die neidischen Madeln sammeln sich drunter und tuscheln über die Magd. Kirchisch, unehrlich, Schande. Tu dich innerlich sammeln, Braut. Der Russe besudelt das Burgtheater, fällt mir jetzt ein. Ein Tropfen Wehmut durchzuckt mich. Ist es Eifersucht? Nein, nein, nein, nein, nein. Es ist nicht Eifersucht. Verzicht ist es. Fliegen, fliegen, fliegen, uralter Menschheitstraum. Bravo, bravissimo, holadrio. Ich möchte wissen, warum das Weib so erregt ist. Aufwachen, Weibi, aufwachen, Angst, für Deutschland. Angst, Angst. Brauchst du keine Angst nicht haben. Der Schorschi hat sie eh gekriegt. Das ist der einmalige Instinkt von einem einmaligen Schauspieler. Dieser unentbehrliche Liebling der Wiener sitzt schlussendlich doch noch im Häfen. Das Kind will einen Hänfling retten, doch der Pole lässt er nicht. Dieses primitive Volk kennt deutsche Tierliebe nur vom Hörensagen. Die Folge, das Tier verbrennt elendiglich. Grausam, grausam, was sind die Menschen doch grausam. Wir werden heimkehren, es wird doch alles gut. In unserem Bette wird unser Herz plötzlich wissen, ringsum schlagen Millionen deutsche Herzen. Daheim bist du endlich daheim, brüte alte schwarze Erde Deutschlands. Das höhere Gesetz in dir, das schwerere. Fritz Malthesius, der Verlobte, stirbt und werdet angehäufelt. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ade. Das Tuch riss in der Mitte durch. Was fang ich jetzt an? Weibe, holte flugs ein. Wann schon der Schorsch zum Tode verurteilt ist, so will ich doch mein junges Weib behalten. Wir müssen uns eigens aufsporen für künftige Generationen. Die wollen auch noch ins Burgtheater gängern. Jedermann, der Domplatz, der Hosenlatz, der Häuselratz, neige du Schmerzensreiche, zeige die Kretzenleiche, die Sprachübung des Schauspielers. Nicht Blödsinn reden, Weibi, gell? Wir müssen uns vorbereiten, ihm ein Denkmal setzen, dem Volksmimen einen Kranz flechten. Wir sind doch ersten Grades mit ihm verwandt. Wir sind wir und wir mal sind zusammen. Kann die Herrschaften jetzt bitte in den Salon übersiedeln, damit ich hier in aller Ruhe die Kredenz aufräumen kann? Bitte schön. Wie tut Theresi schön bieten? Ibit. Was schleicht sie dauernd um diese Kredenz herum, fällt mir auf. Dienstbot, will sie stehlen, Trampel? Aber gnä Herr, was denken Sie von mir? Überhaupt erscheint es mir nötig, nicht wahr? Darauf hinzuweisen, Therese, dass in letzter Zeit auffallend viel Nahrung in diesem Haushalt verschwinden tut. Wohin ging sie? Ich weiß von nichts, gnä Herr. Die unsrigen in Deutschland lassen nicht zu, dass wir hier verschlicken und verritten werden. Uns Deutsche will man die Zähne aussperrcheln. Der Schorschi wird uns als der allerneicheste Patriot bei die Russen schon ausgehauen. Angst. Schwieriges Gespinst. Nur den Mut nicht sinken lassen. In deutscher Herde, Hofgastein. Aber nur, wenn der Russe wirklich gibt. Dann zeigen wir ihm, was wir in der Zwischenzeit gemacht haben. Nämlich wurde ich unter Max Reinhardt der beste Jedermann. Jawohl. Eure Heimat sei mir gegrüßt. Auch ich grieße die teure Heimat von Herzen. Doch itzo tut sie ihr Antlitz verstecken. Der Russe möge gefälligst verrecken. Hunnische Horden tun der Welt schönstes Theater am Morden. Ins Kaffeehaus möchte ich wieder gehen. Bittchen, gib's mir ein Schalal Gold. Herr Ober, zahlen bitte! Wacker, wacker! Ist wann schweigst einfach, wenn die Heimat nach dir ruft. Mein Burgtherter, du Liebshäusel, du, lass dich slawischer Ungeist nicht in Ruhe. Gleich komm ich und sag energisch, ausse, ausse, ausse! Gratuliere! Diese Stimme ist mächtig geworden in der Welt, auszurotten die Ungeschmächtigkeit. Leider geht's nur mit Stukas und Kanonen, auf was anderes hören sie nicht. Wie töricht hinein ins Röhricht. Jesus Maria, Jesus Maria, wenn der Himmelsvater droben doch nur ein Einsinn hätte. Aus ist, aus ist. Ich huste ebenfalls und werfe ängstliche Blicke. Hustete hier wer? Ich tat es, Gnäher. Entschuldigen Sie schon. Entschuldigung, bitte. Was geht durten in derer Kredenz vor? Erstickte Geräusche? Das ist bestimmt ein schiercher Bur. Was sehe ich? Ein Griff? Nee. Und schon habe ich ihn, der sich mit List hier versteckte. In dem Glauben, wir erspähen ihn nicht. Es ist ein Kretar. Ich bin... ans Tageslicht mit Arm. Grüß Gott. Gnade, Gnade, töte mich, nicht ihn. Ein Putz, just schob ich ihn in die Kredenz und nun ist er gar schon wieder hier. Verschone ihn mit deiner Wut, ist ein flottes Zwergel, ist zum Arbeiten zu gebrauchen. Meine Kunst gilt vielmehr dem ewigen und einfachst menschlichen, dem großen Gemeinschaftserlebnis. Ich verabscheue alles Künstliche und Gemachte wie dies. Höflich sein? Zu klein geratene Wesen hier. Herr, haben wenigstens Sie ein Einsehen. Er singt auch verschiedene Lieder, völlig akzentfrei. Bitte auch du, Zwerg, appelliere ans goldene Wiener Herz, damit es dich nicht vernadern oder zermerschen tut. Nicht töten, ich bin. Ich betrachte dies Wesen zu genauer und sehe, es gibt Gesichter, die sind Heimat. Heimat sogar im Unbehausten spiegelt dies Antlitz. Liefern Sie mich endlich bei der Sammelstelle ab. Doch spotten Sie nicht einer derartigen verwachsenen Kreatur. Ich sehe weit das ganze Land von der Ostsee bis zu die Karawanken, von der Edge bis an den Belt, doch nirgends nicht sah ich eine derartig unausgewogene Kreatur in freier Wildbahn jagen. Freilich, ein Jager wird ihm schon öfter gesehen haben. Bin ja nur ein Komödiant. Der Krüppel im Versteck geschlief, die Resal nicht nach der Gestapo rief. Bittersüße Romanze. Zwei Lippen fanden sich, zwei Herzen schlugen gebieterisch. Wer nicht nach der Gestapo rief? Ist dies nur ein Traum? Ein Schaum? Es ist mitnichten ein Traum. Natürlich, der Istvan nicht nach der Gestapo rief, habe mich geirrt, habe dere. Das wird ihm bald nützen, Worte nur Bolde. Ich muss schon sagen, diese Theorie leuchtet mir ein. Der Resi leuchtet sie allerdings heim. Ich gehörte eher niemals an, Liebster. Immer verschloss ich mich scheu. Ich schau keine anderen Mannsbilder nicht an, vor allem nicht dies. Dies, unnatürl, bäh! Nix, nicht töten, nix abkrögeln. Rufen Sie mir auf der Stelle Max Reinhardt zum Telefon, damit ich unter ihrem spülen kann. Ich komm jetzt nicht zum Telefon ein, Gnäher, weil ich muss losen, was du geschirrt mit meinem Zwergerl. Sie missversteht, Therese. Sie bedenkt nicht, dass sie aufgrund ihrer erblichen Schwachsinnigkeit ebenfalls aufs Äußerste gefährdet ist. Sie verdankt es unserer natürlichen Gutmütigkeit, dass sie noch hienieden weilt. Nicht töten, bitte! Gestorben! Sie sollen jetzt erfahren, wen sie retteten. Einen Vaterländer. Und damit retteten die Menschen gleichzeitig einen Wipfel und einen Kipfel. Uninteressant, Regimegegner. Sie haben also nicht mit den Wölfen geheult. Damit haben sie sich eine Sachertorte mit Schlag und ein resches Weinerl verdient. Gratuliere, Schamsterdiener. Das Motiv für mein Verbrechen war folgendes. Feigheit! Drückebergertum! Pfui! Dem Ruf nicht Folge leisten. Maul halten! Nicht Feigheit war's. Nicht Angst vorm Benzi-Spritzerl. Nein. Ob er schon ein wenigerl Spundus vor die Gasduschen. Gehlt's, jo? Ist ja kein Schand. Ich sag, wie es ist. Wir Wiener Wäschermadeln wollen weiße Wäsche waschen, wenn wir nur wirst wüssten... Wirst die Itzo nimmer wengern Russ umbringen, Katerl? Ja oder na? Legt der Russe auch alles in Schutt und Trümmer. Unser Burgtheater vernichtet er nimmer. Mir werden dann wieder auf die Bretter stehen, die Welt bedeuten. Versprichst es, Weibi. Und es ist heiliger Blutschwur, Blutspur, Blutspur. Einer Kreatur, die was den Verstand verloren hat, darf man niemals nicht trauen, Kollege. Das rote ich Ihnen als Kenner der Materie. Gib mir ein Zwickerfusselzwerg. Jetzt endlich gehirn mir vor aller Welt zusammen. Als Mann und Frau, jetzt dürfen wir es zugeben, dass unsere Hände ineinander gefickt werden. Glaubst mir graust vor gar nix. Gott und Weib? Legaler Zeitvertreib. Es ist nur ein kleiner Schritt, die Gemieter der Wiener wiederzugewinnen. Jo, ich habe sie niemals nicht verloren gehabt. Endlich bist gescheit, Käthe. Dein Publikum wartet. Wird dich josch hier zerdrücken vor Freit, wird dich busseln, wird dich zerquetschen, wird dich matschen, just Patsch an die Zahn machen. Dem ist van Papi a Busserl drauf, denn das ist stets der Weltenlauf. Schlingel, Schlingel, fesches Mannsbüt. Gunzer, so machen wir es jetzt, Zwerchel. Fix, geh mal's an. Entschädige mich flugs für die verlorenen Jahre. Jo, Schnecken, hast glaubt, gell? Ich steh jetzt ganz anders da, wo der Russ kommt. Hab ja nicht gewusst, dass er faktisch schon da ist. Nur ein paar Tageln. Bin ich zwar klein, will ich doch nicht überall hinein. Kann aber auch in sehr kleine Öffnungen einschlafen. Menschen, Menschen. Bild, Bild, Bild, Bild, Bild, Bild, Bild, Ner, Sein, Sein, Gräß, Gräß, Gräßte, auf, Aufgabe. Gibt's in Wien a Hetzerdraterei? Jo, da bin ich dabei. Nächste Aufgabe. Ausgerechnet ein schiercher Zwerg bringt mich in meiner geliebten Muttersprache zu mir zurück. Sie fühlt die eigenen Schwingen wachsen. Genau, Zwerg. A Hetz muss sein. Na komm her, du, mein liebst Zwergerl bist eh. Nicht? Begreifen dämmert langsam in mir auf. Stößest du mich zurück? Hör, Stresi, du werdest auf Anfrage bezeigen, dass der Zwerg von uns persönlich vor die Euthanasie versteckt wurde. Dieser Zwerg muss schlussendlich unseren unüberlegten Polenfühm wettmachen. Dieser Zwerg ist goldeswert, nicht Speckdreck. Niemals nicht bezeuge ich eine Unwahrheit. Ich muss unserem gütigen Herrn Pfarrer in die Augen schauen können. Und diesmal kommt eine Lüge schon gar nicht in Frage. Richtet sie sich doch gegen meine ureigensten Interessen als Weib. Schweigen Sie, Therese. bevor Sie etwas sagen, was Sie hernach bereuen könnten. 1925 stund ich zum ersten Male neben der saftigen Volksschauspielerin Hansi Niese auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Ned! Komm jetzt her, du Zwerg! Ned, damit stießen! Wir gehen können! Ned, stießen! Nicht unhöflich sein! Dieser Dienstbot macht sich vor der Herrschaft just lächerlich. Aber, Resi, sehen Sie schier nicht, dass dieser Zwerg widerstrebt? Ich gehe jetzt außer, um mich Alpotz nach dem Verbleib meines Bruders Schorsch zu erkundigen. Kim Zwerger, nicht stießen, bitteschön. Zwerger, jetzt geht's schon. Aber nicht, nicht. Kim's noch Resi, lass dich, Zwerger. Mutti, schau. Das Rosenknospelkleid. Das hat mir doch anno dazu mal der Onkel Schorsch geschenkt. Ein letztes Vermächtnis. Ein Widerstandskleidel, das ich in Ehren halten werde. Damit werde ich zauberhaft aussehen und viele Balleroberungen machen. Die Schande. Die Schande. Was hast denn, Mamschi? Mein liebes Mütterlein, schlaf doch nicht zum ewigen Schlafe ein. Die Mutter tut am Boden liegen und sich nicht mehr in den Hüften wiegen. Die Schande. Ich überleb's nicht. Geh, Mamschi, sei gescheit. Erst gestern hab ich gehört, dass uns der Russe von der braunen Knechtschaft befreit. Keinen Staatstreib mit solchen Sachen. Was sehe ich da? Was ist das? Die Schand! Die Schand! Mit diesem Sukelkleide kommst du mir nicht ins elterliche Heimatdorf zu. Nicht! Aufpassen, Mamsch! Das Kleid ist für meinen ersten richtigen Ball. Ein Walzer muss es sein. Nicht zerreißen, nicht schänden. Wie viel Mut und Stärke es erfordert, nur auf sich selbst zu hören. Her, das Gewand, schnell! Ja, ich geb's nicht her. Es ist ein teures Undenken an den Onkel Schorsch. Österreichischer Patriot und Widerstandskämpfer der ersten Stunde, Helfbester der Besten, Treueste der Treuen. Was sieht das Mutterauge hier? Ein böser Kaffeefleck guckt fürwitzig herfür. Weg damit! Ich sehe nicht den Fleck. Ich trage dieses Kleid im Geist von Onkel Schorsch. Wenn das kein Kaffeefleck ist, werf ich den schönen Namen Käthe weg. Wo ist der Fleck, Benzin? Gleich tut die Mutti den Fleck ausputzen. Aber aufpassen, Mamsch. Vorsichtig. Behandle dieses teure Undenken zart, zärter am zärtesten. Jugendfrische und holder Herzenston und ergreifende Wahrhaftigkeit sind mein Geheimnis. Mein Weg führte ohne Zaudern auf den Tespiskarren. Herbtrotzige Keuschheit, ungebändigte Verliebtheit. Nur wildes Aufbrausen vom Manne als Antwort. Nicht, Mamsch! Vorsichtig! Hab's doch gewusst, dass ich den Benzin hier versteckte, als mich mein Istvan mit einem Obstfleck eins neckte. Still, Kind. Stille, stille. Kein Geräusch gemacht. Au weh, lass mich gehen! Sich Regen bringt Segen, Arbeit macht das Leben süß aus! Lass mich aufhören! Besorgen, das verschiebe nicht auf morgen! Hilfe! Hilfe! Ist denn keiner da? Holla, schnell! Freude, neue Aufgaben. Die Käthe bin ich. Einfach nur die Käthe. Flamme empor! Sie entkam. Wo ich geh und steh, tut mir's Herz so Papa, weh. Papa, Papa. Die Tat wurde leider abgestoppt. Das Kind ist mir davon gerobbt. Der gute Wille gilt fürs Werk. Wo ich mich doch hübsch machen wollte für unseren neuen Gast. Jedes Mädel beginnt einmal zag, sich hübsch zu machen. Welchen Gast? No, angeblich ein Zwerchel. Besemamsch. Holla ho, halli hallo, ka miteinander, grüß ein Gott. Ich soll all hier ein tullig gestelltes Madel treffen, mit welchem die Therese den Vergleich nicht aushaltet. Keuschheit, vor allem Keuschheit unterscheidet diese von jener. Oh, so schlimm hab ich mir's nicht vorgestellt. Das ist ja pomale furchtbar. Jetzt löffle die Suppe aus, Kind. Aber er ist ja unbeschreiblich hässlich und zudem sehr klein. Muss so sein. Geht zum ordentlichen Zwergerl dazu, wie die Gas zur Kammer. Jawohl. Na, ich weiß nicht so recht. Gschamster Diener. Hier sind die Pralines. Hier, bitteschön, das Geschenk. Ich schreite von den Außenbezirken des Seins bis zu dessen verschlossensten Quellen. Außerdem, und auch das keine kleine Leistung, vermag ich euch alle als Regimegegner auszuweisen. Verehrung, habe dere. Na, ich will nicht. Gehen Sie fort. Heißt so hoch, du bleiben. Einen Rum mit Tee, bitte. Dieser Zwerg hat Rasse, dieser Zwerg hat Klasse. Und das nur als Zugabe. Im Hauptberuf hat er Begabung, Talent und Eigensinn für drei. Rasse, Rasse, wenn ich das schon höre. Natur sei die Lenkerin. Nein, sage ich. Wo ist der Herr Leutnant? Gustl, wo bist du? Just jetzt tritt er für. Man will mich nämlich an einen Krüppel, der was ausgerottet gehört. Du hast eine Watschen. Ich erhielt eine. Zwei Watschen? Ein Zwergerl. Direkt aus dem Märchenspiel. Ich bin ein Elementarereignis. Bin ich auch klein, nicht unhöflich sein? Sie haben vollkommen recht, Herr Kollege. Verehrter Lehrer, Mentor. Kölblein, Firmling, Lutschkerl, Kommi. Ich komme also hier herein, um deine liebe Tochter zu freien, Frau Burgtheaterkollegin. Jung gefreit hat noch keinen gereut. Müssen wir gleich so weit gehen? Genügt Ihnen nicht unsere Freundschaft, unsere Treue, blinder Gehorsam, Nibelungenlied? Schande, Schande, Scham, Schändung. Wenn Sie nicht wollen, dass ich nicht sag, was Sie alle gemacht haben im 38er Jahr und hernach, dann müssen Sie mir dieses junge Madel schon geben. Sonsten sag ich's. Sonsten sag ich's gleich der entbehrten Öffentlichkeit. Saat und Ernte. Reife. Das Tier braucht seine Reifezeit und das junge Madel braucht's ja. Da wird sich mein Mann, der was der Bruder von dem gleichnamigen Widerstandskämpfer ist, aber gar nicht krein. Unseren Brüdern haben sie zum Tode verurteilt, die braune Brut. Schande! Österreich wird frei und das Weindal wird frei, die Kipferl werden frei und die Golatschen auch. Was muss ich da hören? Kam mir einer zuvor? Ihr scheint, ich muss mit tummeln, gibt immer mehr Verfolgte. Schlärfen's aus die Löcher wie die Ratzen. Dienen Sie der Kunst, nicht der Geltung. Ich verliere hier meine Zeit mit Ihnen. Seit Wochen bereits belästigen mich ehemalige Kollegen des Burgtheaters. Ich soll sagen, ich bin in eher einer Köller gehuckt. Flennentanz, platzen! Zwerg, nimm mich, doch verschone die jugendliche Frucht in meinem Garten. Mitnichten. Mutter! Ich greife mir diese Fut hier. Junggefreit hat noch keinen gereut. Höflich sein. Mutter, Mutter, Bertha von Suttner! Fort von meinem Kinde! Zwerg, verschwinde! Hosentürl, Buschi, Krischpindel, Sakra, Sakra. Der Zwerg hat itzo Appetit. Und zuerst einmal nimmt er diese hier mit. Komm, folge mir. Logierst itzo beim Zwergerl, wo als Erbkranker verfemt und verfolgt war und nun aufersteht. Es ist Gockerl. Niemals. Bilden Sie nur nichts ein, Herr Kommerzialrat. Lassen Sie das junge Dingerl gehen, Herr Baron. Komm jetzt, Komme? Hallo. Na, sind wir alle wiederum beieinander. Das ist gescheit. Brav, seid's. Ich komm grad straks vom Metropol. Weinbeißer, Bockhändel. Ist ja gescheit, der Busch, der Schorsch. Wie ich schon sagte, ist es ihm mit einem jüdischen Dreh gelungen, sich dort inhaftieren zu lassen? Oje, Girl. Kein fließend Wurm, kalt Wasser. Doch jetzt ist der braune Spuk faktisch aus. Mir haben glaubt, du seist neulich erst liquidiert worden. Nichts wird so heiß gegessen wie gekocht. Onkel Schorsch, gut, dass du wieder da bist. Dieser grässliche Genusszwerg will mich missbrauchen, wie er man ein deutsches Mädel nicht vergenussspechteln darf. 3 Wochen lang, eine wahre Ewigkeit. Wenn der Mensch seine Freiheit verliert, so verliert er etwas Unverlierbares. Hallihallo. Ja, der Wein ist gut. Ich brauch kein Neichenhut. Ich wurde geläutert. Retter, Gnade, gütiges Geschick. Ich sehe alle Schatten des Glückes und des Schmerzes über dein Gesicht hinwegziehen, wie Wolken über eine geruhsame Herbstlandschaft. Ja, ist schon gut. Ich hab mich schlussendlich 5 vor 12 noch fotografieren lassen, wie ich einen Scheck für die österreichischen Patrioten unterschrieben hab. A tolle Idee war das, gell, ja? Rette mein Kind vor dem Zwerge, der was es heiraten will. Klar, mach mal, haben wir nimmer notwendig, das Zwergel, so man selber verfolgt, jawohl, habe dere. Schwager, Bruder. Wer sollte die erst unlängst verlorenen Longenjaulen ersetzen? Tue flugs ebenfalls Menschen gestalten, wie er mir es die ganze Zeit getan. Graslich, sind Kommunisten aus die Fenster vom 4. Stock hupft, Blut im Schnee sind's davon gehupft. Haben sie es meistens eh wieder eingefangen. So viel Blut. Außen rot und innen auch. Das Beil machte dem ein rasches Ende. Keiner gibt dir die Jaulen wieder zurück, in denen du deiner ureigenen Berufung als Burgschauspieler nicht nachkommen durftest, weil sie dich ächteten. Dafür durfte ich Zeuge sein, wie Österreich wieder auferstand. Stell dir vor, es geht das Licht aus. Jo, was sollen wir da tun? Keine Angst, es geht noch nicht aus, aber trotzdem sag ich's nun. Mir bleibt das Ganze trotzdem unverständlich, Kinder. Geh mal. Da zieht sich's Zwerg als Schnür zurück. Geh mal. Hier geblieben. Stillgestanden. Stille. Kein Geräusch gemacht. Halt aus, Zwerg. Geh in dieser schweren Stunde nicht von uns, Zwerg. Was ich erntete, säte ich in den fruchtbarsten Boden, aus dem ich hervorging. Das Volk... Nix für ungut habe dere allerseits. Ich bin schier überwältigt worden und gehe nun ab. Hier! Mitstießen! Geblieben Zwerg! Nicht unhöflich sein! Bei Ihnen kommt sogar ein Zwerg in Verlegenheit. Was soll er machen? Er darf sich schier nicht mit Ihnen blicken lassen. Ihm droht eine Abreibung, tut er es doch. Also ausgemacht ist, der Zwerg wird auf Anfrage antworten, dass er bei uns im Schützen den Köller huckte. Flugzeuge zuckten umher, doch er vergoss keinen Tropfen Zwergenblut. Wienerblut, was die Stadt alles hat in dir ruht. Vorne die beiden jungen Frauen in ihren hellen Kleidern. Dahinter der Widerstandskämpfer mit seinem scharfen Verstand. Dazu sein Bruder da. In der Mitte der agile, resche Zwerg. Ausgeschlossen die Nazi-Bande. Sabatteln, Frieser, Wichtelmänner. Jetzt heißt's sich rechtzeitig besinnen und einen Preis gewinnen. Hier sehe ich den Preis schon. Ich will nicht. Trotsche, Pritsche, Funse, Trine. Na, ich tu's nicht. Zwergel ist doch eh lieb. Wackerer Zwerg. Meine strahlende, unbefangene Jugend gewinnt wie stets die Herzen der Wiener. Höflich sein. Zu Hilfe, kommt denn keiner. Bedienung, holla. Keiner da? Frau Wirtin, wundermild. Zu Hilfe! Wer rief mich? Na, Socki! Da bin ich! Sam's so gut! Juppei die und Juppei da! Ich muss kochen! Fidi, ralala, Fidi, ralala, Fidi, ra, Fidi, ra, Fidi, ralala! Und so viel Wäsche hab ich auch noch! Nicht unhöflich sein! Ah! Die dieser Zwerg, den ich jahrelang selbstlos versteckte, legt sich nun ins gemachte Bett. Und wo lieg ich? Soll denn dienen und immer nur dienen meine Bestimmung bleiben? Ich schlage Folgendes vor, Kollege. Ich lege mein junges Weib ungebraucht zurück. Dafür, Derfi, führ dahin den Don Carlos Spuin, den Hamletschir. Hochs, Zwergerl aus der alten Burgtheaterdynastie. Fast hätte er eine hübsche Gemahlin gewonnen, ist aber nichts draus geworden. Die Wiener toben und das zu Recht. Ich bin eigens gekommen, um Folgendes vorzuschlagen. Wir wollen sein ein einig Volk von Gegnern in keinem Ort umstellen und Gefahr. Auf alle Fälle aus dem Schneider. Oh, Ohnmacht. Plumps. Schlimmstenfalls wird man hinter vorgehaltener Hand duscheln, dass sie ein Monarchist waren, zum verschimpelten Kaiser geholten, ob in brauner Zeit. Welteis, Weltgeschmeiß, kleines Weltkugel in meiner Hand. Ohnmacht. Jo, wo ist denn mein Weib? Ich hörte vorhin einen lauten Bumperer, wusste jedoch nicht, wer diesen verursachte. Gne Frau, der Herr Gemahl ist hier und verlangt stürmisch sein Recht. Mama, Mama, zu Hilfe! Heute fällt mir gar nichts ein, als dauernd gellend um Hilfe zu schreien. Ich kann unmöglich die Tochter einer Frau vergenusskipferln, die aus Furcht vor dem russischen Bären in Ohnmacht sank. Daher gehe ich jetzt endgültig aus sie. Hier! Geblieben, Zwerg. Ich bedarf deiner jetzt mehr denn je. Kritikaster, studierter Mensch, kluger Biet, Kopf. Ich muss hinaus. Nicht unhöflich sein, erlauben schon. Um Gottes Willen, rasch eine Schallplatte von den Wiener Philharmonikern unter Karl Böhm, ihr Lieblingsorchester. Das belebt ihre Sinne stets gründlicher als ein feuriges Getränk es vermöchte. Musik und das Getränk, bitte, denn ich werde gleich wieder zu deutscher Erde. Ein Gewitter könnte die Luft nicht gründlicher reinigen. Von dieser Ehe muss ich jedenfalls Abstand nehmen, so leid es mir tut. Klobassi, taumel der Sinne. Schau, wie deine Miezi deswegen flennt. Bin schon ein junges Weib, nicht mehr das Kind, das du einstens kanntest. Verlasse mich nicht, denn ich fühle etwas, von dem mir ganz enterisch wird. Ich kämpfe um mein Recht, um ein friedvolles Leben in Freiheit. Weg, doch! Nicht diese Handvoll zusammengewürfelter Menschen aus allen Schichten, Berufen und Konfessionen verraten, Zwergerl. Das tut man nicht. Ich schließe mich der Bitte meines Lebenskameraden und Burgtheaterkollegen voll inhaltlich an und glocke hell die Worte: Bleib, Zwerg. Los, Zmie, gehen! Der Stoff, aus dem die Träume sind. Deutschland, erwache! Kusch! Oh! Hunde, die bellen, beißen nicht. Der Ackersrand, der Wackerbrand, Heidelerche, Aussaat. Kusch! Weibsteufel, Trampel! Diese Gesellschaft ist auf alles, was aus der Norm fällt, nicht eingerichtet. Mir wird's wunderlich ums Herz. Was ist das? Die Enttäuschung über einen verlorenen Krieg kann es nicht sein. Plaudertasche, Flaneur! Mein liebs Mandelwürstke? Na, ich will nicht. Nicht unhöflich sein. Sie spucken auf uns. In Deutschland sind sie jetzt nicht mehr schwach. Ruhe ist! Oh! So was sagt man nur hinter vorgehaltener Hand, wenn überhaupt. Wenn Sie mich nicht schleunigst auslassen, sog ich's. Ich sag's dem nächsten Kommissar, dem ich auf meiner Flucht begegne. Nix tust sorgen, Herzi. Was sagst? Nix sagst? Nicht. Das kannst nicht machen. Das ist unkameradschaftlich, Kollege. Verehrter Lehrer, Kamerad, Burschi, Lackel, Titan, Atlas. Und doch spreche ich frank und frei, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Von der Leber weg, jetzt erst recht. Oh, uns Deutschen will man die Zähne ausbrechen. Wo? Weißt, Kopftauberl, du darfst keiner Menschenseele verraten, was du hier im Hause der Musen erblicktest. Wo liest? Dafür darfst du schlussendlich als einziger Schauspieler auf der Welt den Posa und den Carlos in einer Person darstellen. Wo liest, bitteschön? Des Weiteren Faust und Mephisto, den von Goethe wo lies, genialisch bitte, ersonnenen Widerpart, Watschengesichterl, papperter Trottel. Wo liest, bitteschön? Der Zimmermann. Ein genügend großes Loch. Empfehle mich, Servus. Bleib! Liebevolle Inszenierung. Kleine Verführerin, Lulu von Wedekind, Erdgeist. So viel vertane Mühe für den Krüppel, Traum ganz in Weiß. Gehen Sie flugs hinaus, Therese, dies hier ist nur für den engsten Familienkreis bestimmt. Und ich kann mein Zwergerl nicht mitnehmen, damit ich's anwaschen und wieder ordentlich herrichten kann? Nein, gehen Sie zu Fuß. Um uns herum wird Deutsch geredet. Revue! Annie Rossard! Ich gehe ab, obwohl ich nicht will! Mal und Buben, ein herzliches Willkommen! Ah, Glosel Wasser, bitteschön. Nicht hauen, dann werde ich auch nicht immer dumm hauen. Das Sterben ist mir nicht gelungen. Derweil hat der Russe mein Burgtheater bezwungen. Die Eisschollen schieben sich voran, wie es klügere als ich prophezeiten. Haltet's ihrem auf. Ringsum schlagen nämlich Millionen deutsche Herzen. Eidethaus, hier ist es, die spinnt. Muss ich denn zum Städele hinaus, Liebling der Matrosen. Ja, ich gehe sogar so weit zu behaupten, seine Tochter ist der Peter. Nicht klagen, sagen und fragen. Läuteln, mir wird's gar wunderlich ums Herz. Der Feldstein, hier, sehen wir ihn uns an. Gewachsen ist er aus Millionen Herzen von uns allen. Lasst mich flugs das Nötigste gestalten. Wenn sie mich nicht gestalten lasst, werde ich sofort wieder bewusst. Los, ich habe diesen schönsten aller Berufe erlernt. Lust's mich, Menschenbildner sein. Was ist, lust's mich nicht? Nun, so schwinden mir eben erneut die Sinne. Davon wissen wir nichts. Das singen wir gar nicht. Was wir singen, das gibt's nicht. Na, Schachertorten mit Schlag. Das blitzende Schlauauge. Der Kalk im Fracken. Der Krötz im Glaserl. Der Schalk mit Happen. Das Kaffeetschall mit Hudelzupf. Das blütige Stutau. Der Torpedo. Die Brüte. Der Renftling. Edelschweiß. Knickschuss. Der Fahlenberg. Der Rohrschnabulierer. Rambambuli. Das Muttergeh. Das Pistatschka. Die Quargel. Der Gilberbrand der Donau. Schampus. Der Großhocker. Die Bremse. Der Alpenklein. Die Bombenzische. Der Krepierer. Die tausend schluchzenden Granaten. Der Grillkarzer. Die fleißigen Henker. Die Axt des Großmachters. Der Umzingel. Der liebe Herr Knopf. Umbringerl. Der Himmelreis. Die Omi. Das Wäschergasel. Die Wiener Schalt. Der Stuhkrapf. Der Faschingsknall. Die Philharmonika. Der tiefe Ball. Die Almzücke. Die Heimkröte. Das Vanilliflieger. Die Vergaserin. Die Ringtrosse. Der Brudler. Das Hack. Der Herr Leutnant. Der Steifel. Der Kass. Die Hutteln. Das Knöpfeln. Das Tramwahn. Der Glanz von tausend. Die Mutter Gottes. Der Kaiserschmierer. Die Hofführer. Der Schnalzer. Salzburg. Das Krapierl. Fritz Eugen. Der Germjudel. Der Haferlknoch. Das Gurkenstirndl. Das Salzkammerblut. Mozart. Das Scheißhäusel. Der Abortknüppel. Papai. Die goldenen Jahre Mozart. Der Tellerminette. Die silbernen das Jahre der Zyklonette. Die Saubertöne. Die Ringstraßenmorderie. Wiener Schnalzer. Das Pferdel. Mozart. Klammknochen. Der Hammerring. Strauß Wani. Phönix Ottokars. Das Knüppel. Das Milch. Den Sternkel. Der Wüderer. Habsburg. Die Safaladi. Die Gloriette. Das Haus Habsburg. Der das Musik-KZ. Wimmerl. Der Trottel. Das Stück altes Gerinn. Die Safaladi. Salzburger Tunnel. Wimmerl. Das Mutter. Der Henkel. Das Wurzelmordel. Der Finaker. Das Theater. Theater. Das Burgtheater. Wir wollen sein. Volk von Gegnern in Kammernot uns drängen und Gefahr. Burgtheater von Elfriede Jelinek. Die Schauspieler. Istvan, Friedhelm Ptok. Schorsch, Siegfried Kerning. Käthe, Renate Schröter. Mitzi und Mausi. Nina Danseisen. Und Margret Karls. Resi, Grete Wurm. Der Alpenkönig, Oswald Fuchs. Zwergerl, Jens Wawritschek. Ton, Günther Hess. Technik, Christine Koller. Regieassistenz, Monika Weiß. Musik, Michael Naurer. Radiofassung und Regie, Hans-Gerd Krugmann. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem ORF. Bern 1991. Redaktion Herbert Kapfer.